Der Unterschied zwischen Hunden und Katzen spiegelt sich auch im gesellschaftlichen Diskurs wider. Warum ist die Linke oft zersplittert und notorisch zerstritten? Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton erklärt das folgendermaßen: Die Linken auf Linie zu bringen sei so, als würde man Katzen in einer Herde halten. Herding cats. Der Individualismus der Progressiven führt zu Kleingruppenbildung, während Konservative sich eher einordnen, weil sie ein Gespür für Autorität haben und durch ihren Hang zu Loyalität stärker daran interessiert sind, zum Rudel zu gehören. Eine Abneigung gegenüber dem Katzenindividualismus ist bei einigen Traditionalisten überdeutlich. George W. Bushs Berater für Stammzellenforschung, der konservative US-Bioethiker und Publizist Leon Cass, bemängelt in einem seiner Bücher den Werteverfall in den USA. Seine Landsleute würden gähnen, ohne sich dabei die Hand vor den Mund zu halten, unzivilisiert in der Öffentlichkeit essen und am schlimmsten im Sommer katzenhaft an ihren Eiskugeln schlecken. Politische Präferenzen äußern sich aber nicht nur in unseren Einstellungen zu Haustieren, sondern sie zeigen sich auch in der Mode, in allgemeinen Stilfragen und in allen Formen unseres Konsums.